Erster, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wer hat Jahwes Macht gesehen? Zweiter, er wuchs wie eine Pflanze aus trockenem Boden. Er sah nicht schön aus. Wir fanden ihn nicht anziehend. Dritter, die Menschen verachteten ihn und ließen ihn allein. Er hatte viel Schmerz und Krankheit. Man sah ihn nicht an. Wir hielten ihn für nichts. Vierter, er trug unsere Krankheiten. Er nahm unsere Schmerzen auf sich. Wir dachten, Gott strafte ihn. Wir dachten, Gott schlug und quälte ihn. Fünfter, er wurde verletzt wegen unserer Fehler. Er wurde zerschlagen wegen unserer Sünden. Er trug die Strafe für unser Wohl. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Sechster, wir alle gingen wie Schafe in die Irre. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jahwe legte unsere Schuld auf ihn. Siebter, man behandelte ihn schlecht. Er sagte nichts dazu. Er war wie ein Lamm, das zur Schlachtung geht. Er war still wie ein Schaf beim Scheren. Achter, man nahm ihn weg durch Gewalt und Urteil. Wer dachte daran, dass er starb? Er starb wegen der Sünden meines Volkes. Neunter, man gab ihm ein Grab bei schlechten Menschen. Er starb mit Übeltätern. Doch er tat nichts Böses. Er sagte keine Lügen. Zehnter, Jahwe wollte, dass er sehr leidet. Er gab sein Leben als Opfergabe. Dann würde er Kinder haben und lange leben. Jahwes Plan würde durch ihn klappen. Elfter, nach seinem Leid wird er Freude haben. Er ist mein Diener und ist gerecht. Er wird vielen Menschen helfen, gerecht zu sein. Er wird ihre Sünden tragen. Zwölfter, darum gebe ich ihm einen großen Anteil. Er wird mit vielen Menschen teilen. Er gab sein Leben bis zum Tod. Man zählte ihn zu den Sündern. Er trug die Sünden vieler. Er bat für die Sünder.